Ich möchte nun zum Text unserer heutigen Predigt kommen und ich möchte ihn euch vorlesen. Er kommt aus dem Johannes 3, 17 bis 21 und es geht um das Thema: Jesus bringt Licht ins Dunkle. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der böse tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Wir befinden uns ja momentan in einer Predigtreihe durch das Johannesevangelium. Und letzte Woche hat Steffen über eine spannende Begegnung gepredigt, nämlich die Begegnung zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus. Und da ging es so um die Frage: Was ist eigentlich die Wiedergeburt? Und was bringt diese Wiedergeburt? Und Nikodemus stellte am Ende die Frage: Jesus, wie kann ich wiedergeboren werden? Wie geht das? Und darauf antwortet Jesus dann, indem er ihm das Evangelium erzählt. Und das mündet dann in diesem bekannten, schönen Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und die Antwort von Jesus geht noch ein bisschen weiter. Und wir wollen uns heute Morgen diese Verse anschauen, in denen fokussiert Jesus oder hat Jesus noch mal ein bisschen einen anderen Fokus. Er schaut nämlich oder erklärt, warum sind wir Menschen eigentlich verloren? Warum musste Jesus denn kommen? Ja, ich habe eben gesagt, damit sie nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum sind wir verloren ohne Jesus? Und dabei, um das zu erklären, verwendet Jesus ein Bild, das ich finde total genial ist. Das Bild von Dunkelheit und Licht. Und diese Dunkelheit, die Jesus da verwendet, die steht eigentlich für dieses Verlorensein, für ja, unser Versagen, für Schuld, für Sünde, für den Tod und auch für das Gericht. Und auf der anderen Seite dieses Licht, das steht für das ewige Leben, die Rettung, die Hoffnung, die wir haben können. Und wir wollen uns dazu jetzt drei Punkte gemeinsam anschauen. Wir beginnen mit dem ersten, Leben in der Finsternis. Warum sind Menschen ohne Jesus verloren? Warum spricht die Bibel davon, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, gerichtet werden? Ist das nicht irgendwie ein bisschen ungerecht und komisch? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Sicherlich hast du sie zumindest schon mal gehört. Sobald wir über Gericht und so reden, steht einfach diese offene Frage im Raum: Wie kann es sein, dass ein Gott, der doch gut ist, manche Menschen rettet und manche nicht? Ist das nicht irgendwie ungerecht? Ist das nicht willkürlich? Wieso ist das überhaupt so? Warum spricht die Bibel davon? Ich habe mir die Frage früher häufig gestellt und lange irgendwie auch eine Antwort darauf gesucht, weil ich auch dieser Meinung war, irgendwie ist das doch ungerecht. Und obwohl ich noch nicht allzu viel Erfahrung habe, gebe ich zu, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich zwei Reaktionen auf dieses Problem, diese Frage gibt. Die einen Menschen sagen eben: Ich habe wirklich ein Problem damit und ich kann nicht an einen Gott glauben, der manche Menschen richtet und manche rettet. Das ist irgendwie ungerecht und willkürlich und deshalb glaube ich auch nicht an Gott. Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die sagen, ich finde es auch ungerecht und ich kann das nicht verstehen und ich habe ein Problem damit, dass Gott manche rettet und manche nicht. Und deshalb glaube ich, dass Gott am Ende einfach alle rettet. Und gerade die zweite Variante finden wir auch immer wieder in Freikirchen oder immer öfter, nennt sich die Lehre der Allversöhnung. Am Ende werden einfach alle gerettet. Die Liebe gewinnt, ist so das Stichwort. Und ich glaube, dass beide Positionen eigentlich dasselbe Problem haben. Und Jesus zeigt das hier in dem Predigttext von heute eigentlich sehr gut auf. Die Vorstellung von beiden Varianten ist nämlich, dass irgendwie wir in einer Welt leben, die moralisch so neutral ist und irgendwie kommt dann Gott und manche rettet er, manche nicht. Das sucht sich das so aus und irgendwie, das wirkt wirklich willkürlich. Aber die Bibel sagt ganz klar, so ist es nicht. Wir leben nicht in einer moralisch neutralen Welt, sondern Jesus macht hier klar in Vers 17 oder auch in Vers 16, diese Welt muss gerettet werden. Jesus kam also in eine verlorene Welt. Stichwort Rettung. Rettung kann es nur geben, wenn es ein Problem gibt. Und Jesus sagt, hey, die Welt hat ein großes Problem. Die Welt ist nämlich finster, sie ist dunkel. Und da sind wir in diesem Bild, was Jesus gebraucht. Und es geht sogar noch weiter. Jesus sagt nicht nur, die Welt ist finster und muss gerettet werden, sondern es wird ganz individuell und ganz persönlich. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch, also auch du und ich, persönlich ein Problem haben, dass wir nämlich auch in unserem Herzen, dass es da finster ist. Und ich möchte uns da ein paar Verse vorlesen aus dem Römerbrief. Da schreibt Paulus, und er zitiert eigentlich nur aus dem Alten Testament, es in Römer 3, Vers 10 folgende. Genau so heißt es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Kein Mensch ist da, der noch gut ist, sagt Gott. Jeder Mensch hat ein Problem, jeder Mensch hat ein finsteres Herz. Das ist erstmal die Aussage, die die Bibel macht. Und ich glaube, und vielleicht musst du der Bibel oder Gott dazu stimmen, dass das auch stimmt. Wenn Jesus in unser Herz schaut und sagt, hey, da ist es finster, dann lass uns doch mal auch in unser Herz schauen und lass uns mal ehrlich sein. Gibt es da nicht auch Dinge in unserem Leben, Dinge, die wir denken, die wir sagen oder die wir auch tun, die mit dem Wort finster ganz gut beschrieben werden? Dinge, die irgendwie andere Menschen verletzen, die uns selber verletzen, Dinge, von denen wir wissen, ja, so richtig ist das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst. Ich muss sagen, ja, Jesus hat eigentlich recht. Für mein Leben stimmt das. Mein Herz ist oft ziemlich finster. Und die Bibel nennt dieses finstere Herz Sünde und sagt, hey, diese Sünde ist ein echtes Problem. Und jetzt nennt Jesus in den Versen 18 bis 20 im Grunde drei Gründe, warum dieses finstere Herz, diese Dunkelheit in unserem Leben echt ein Problem ist und warum wir deshalb unter dem Gericht stehen. Das ist ein Thema, von dem wir nicht so gerne sprechen, aber Jesus spricht hier ziemlich deutlich davon, in Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Denkt an das Stichwort Rettung. Es gibt ein Problem. Und dann geht es weiter in Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Was meint Jesus damit? Jesus, wie gesagt, wir haben es eben gelesen, spricht davon, wir Menschen haben uns alle abgewandt von Gott. Wir haben ein finsteres Herz und wir Menschen oder Menschen, die Jesus nicht annehmen, die nicht an ihn glauben, sind damit schon verurteilt, heißt es im Text. Und im Grunde ist die Aussage dahinter, Jesus ist nicht gekommen, um euch zu verurteilen, denn ihr seid schon verurteilt und ich nehme mich damit rein natürlich. Ihr habt schon ein Problem und Jesus ist eigentlich gekommen, um euch zu retten. Also da brauchen wir eine andere Perspektive. Ja? Jesus ist, wie gesagt, sein Ziel ist die Rettung, nicht das Gericht. Und indem wir sagen, hey, ich brauche diesen Jesus nicht, ich möchte nicht an ihn glauben, diesen Jesus, der von sich selber sagt, hey, ich bin das Licht der Welt. Ich bin gekommen, um Licht zu bringen in die Dunkelheit. Wenn wir ihn ablehnen, dann sprechen wir uns damit selbst das Urteil. Und dann nennt er einen zweiten Grund, warum wir ein Problem haben. Vers 19. So vollzieht sich dann das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und ich nehme den nächsten Vers direkt mit. Das ist im Grunde der dritte Grund. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Was Jesus hiermit sagt, ist im Grunde, die Menschen sehen das Licht, in diesem Bild gesprochen. Also wir Menschen, wir wissen irgendwie, in unserem Herzen ist es finster. Und dieser Gott, der spricht von sich selber, hey, ich möchte euch retten, ich bin das Licht der Welt. Aber die eigenen Gewohnheiten, dieses finstere Herz, da fühlen wir uns doch auch manchmal ganz schön wohl. Und so heißt es hier, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Kennst du das vielleicht auch? Es ist ziemlich, keiner mag das irgendwie, wenn einem gesagt wird, hey, du machst da was falsch oder hey, irgendwie das ist nicht ganz richtig, was du da tust. Und das ist im Grunde auch diese Abwehrhaltung hier, die Jesus, wo Jesus uns eigentlich unser Herz aufdeckt und sagt, hey, ihr geht voll in Abwehrhaltung und ihr wollt nicht euch nicht von eurer Sünde trennen und deswegen wendet ihr euch ab von mir. Und dann diese krasse Aussage in Vers 20, denn jeder, der das Böse tut, also der sich von Gott abwendet, der hasst das Licht. Und er tritt nicht ins Licht, damit sein böses Tun nicht offenbar wird. Ich habe jetzt viel davon gesprochen, was die Bibel dazu sagt, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie sieht es konkret in deinem Herzen aus? Das ist eine ganz persönliche Frage, und die kannst auch nur du dir persönlich beantworten. Musst du dir eingestehen, ja, es ist eigentlich finster. Es gibt dunkle Ecken in meinem Herzen, es gibt dunkle Dinge, Bereiche in meinem Leben, wo es irgendwie nicht wirklich hell ist, sondern finster. Vielleicht Gedanken, Taten, von denen du weißt, eigentlich ist es wirklich nichts Gutes und ich sollte das nicht tun, ich sollte das nicht sagen, ich sollte das nicht denken. Und trotzdem, irgendwie mag ich es auch. Wir hören in den letzten Wochen und Tagen sehr viel von irgendwelchen Promis, die ziemlichen Mist gebaut haben. Und wir denken uns, wie kann man eigentlich so drauf sein und wie kann ein Weinstein oder ein Spacey, wie kann das so lange unentdeckt bleiben? Und das ist schrecklich, was sie getan haben, keine Frage. Aber gibt es nicht auch Dinge in unserem Leben, wo wir froh sind, dass das keiner weiß? Ich glaube schon. Und dann steht da die Frage, sehnst du dich nach einem Licht in deinem Leben, das diese dunklen Ecken in deinem Herzen auch aufhält? Ein Licht, das dir Hoffnung und Rettung bringt? Falls ja, dann gibt es heute eine sehr gute Nachricht für dich, eine wunderbare Nachricht. Und das ist im Grunde der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, denn es gibt Rettung aus dieser Finsternis. Heute ist der Tag der Rettung, heute. Und Gott bleibt nämlich nicht da stehen und das ist so genial. Er zeigt uns nicht nur, wie düster es in unserem Herzen aussieht, sondern er ist es auch, der die Lösung schenkt. Lass uns nochmal in Vers 17 schauen, ich finde den so genial. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Klammer auf, wir verurteilen uns schon selber. Sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus Christus sagt, hey, ich bin die Lösung für dein Problem. Ich bin das Licht der Welt, das einzig wahre Licht, was deine Dunkelheit hell machen kann. Und ein paar Kapitel weiter in Johannes 8, Vers 12 spricht er diesen bekannten Vers. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens. Das Gegenteil, nicht nur das Gegenteil der Finsternis, sondern das Einzige, was Finsternis wirklich verdrängen kann. Denn wenn man Finsternis definiert, Finsternis und Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Und wenn da kein Licht in deinem Herzen ist, dann sagt Jesus, ich möchte das Licht bringen. Und es gibt noch diesen bekannten Spruch, oder mehr oder weniger bekannt, wer Licht bringen will, der muss auch in die Dunkelheit gehen. Und weißt du, genau das hat Jesus getan. Das hat er für dich getan. Er ist in diese dunkle Welt gekommen. Er hat nicht nur gesagt, hey, die Welt ist dunkel, damit will ich nichts zu tun haben, sondern er ist in diese dunkle Welt gekommen. Er wurde von uns Menschen beschimpft, ausgelacht, verraten, bespuckt, geschlagen, gefoltert, letztendlich ans Kreuz geschlagen. Und er ist elendig dort gestorben. Aber durch diesen Tod, als es die dunkelste Stunde in Jesu Leben war, ja, wir lesen davon, wie er schreit zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es wird düster, totale Finsternis auf der Erde in dieser Stunde. Durch diesen Tod bringt er das Licht. Und er ist nicht tot geblieben, er hat den Tod besiegt und möchte nun auch das Licht in dein Leben bringen. Und Jesus weiß, wie schmutzig es in deinem Herzen aussieht. Er weiß, dass es da Ecken gibt, wo man besser nicht reinschaut oder wo wir besser nicht reinschauen und niemand anders reinschauen lassen. Er weiß, dass du verloren bist und genau deshalb ist er gekommen. Das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Nicht nur, um dir zu zeigen, hey, du bist verloren, sondern um dich zu retten. Und dann steht da, wie gesagt, diese Frage, willst du dich auch retten lassen? Sehnst du dich nach einem Licht? Dann gilt dir das Versprechen, Jesus Christus vergibt dir all den Schmutz, den du dein Leben lang in dir, ja, in dein Herz so reingeschippt hast und all die dunklen, schmutzigen Ecken, die es gibt, er vergibt dir das und noch viel mehr. Also er scheint nicht nur rein, er macht auch noch sauber in deinem Leben. Er räumt so richtig auf in deinem Herzen und er schenkt dir das ewige Leben und er schenkt dir dieses Geschenk, dass du Gottes Kind sein darfst. Was für ein gütiger Gott muss das eigentlich sein, der sowas tut? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du das Gefühl hast, ja, es gibt zugegebenermaßen in meinem Herzen ziemlich finstere Ecken, dass du diesem Gott, diesem Licht der Welt das bringst und dass du ihm das sagst, dass du ihn in dein Leben lässt, dass du nicht versuchst, weiterhin irgendwie Bereiche in deinem Leben abzuschirmen, möglichst eine Mauer zu bauen, dass da keiner reinschaut, sondern lass Jesus da rein. Und es kann sein, dass du dazu noch Fragen hast, dass du total unsicher bist und nicht so genau, vielleicht lieber mal nochmal mit jemandem darüber reden möchtest, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder auf irgendjemanden hier aus der Gemeinde zukommen und ihr könnt gemeinsam dafür beten. Ist vielleicht manchmal leichter. Wenn du diesen Schritt aber schon gegangen bist, wenn Jesus in deinem Leben ist und du erkannt hast, ja, Jesus ist wirklich das Licht der Welt, dann kommt eine weitere Frage auf dich zu. Und das ist die Frage, was heißt es denn jetzt, im Licht zu leben? Was heißt es denn jetzt, wenn ich Jesus in meinem Leben habe? Und das ist der dritte und letzte Punkt, den wir uns anschauen. Vermutlich hast du schnell gemerkt, Mist, es gibt ja immer noch Dreck in meinem Leben. Irgendwie sind da immer noch schlechte Gewohnheiten, Sünden, dreckige Ecken in meinem Herz und vielleicht kommt auch immer wieder neuer Dreck rein und du fragst dich, was soll das? Ich glaube, das geht uns allen so und da brauchen wir uns nicht vor verstecken. Wir Christen sind zwar Meister darin, so eine Maske der Perfektion aufzusetzen und so zu tun, als wäre bei uns alles in Ordnung, aber hinter dem Lächeln verbirgt sich oft ein ziemlich trauriges Herz und ja, wir sind nicht perfekt. Auch wenn Jesus in unserem Leben ist, dann gibt es noch Dinge, die, ja, wo wir einfach immer noch hinfallen, wo wir immer noch finstere Gedanken, Taten und Worte auf den Lippen haben. Aber wir dürfen auch immer wieder zu diesem vollkommen gnädigen Gott kommen. Und wir dürfen ihm das immer wieder geben und wir dürfen ihn bitten, da aufzuräumen. Und er wird es tun, er hat es versprochen. Manchmal dauert das ein bisschen Schritt für Schritt und es könnte nach unserem Empfinden ein bisschen schneller gehen, aber Gott arbeitet. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach so weiterleben wie vorher. In Vers 21 sagt Jesus, er hat vorher von dem Leben in der Dunkelheit gesprochen und spricht jetzt, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und an ihm wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Dieses nach der Wahrheit richten, in Wahrheit leben, das ist das Gegenteil von dem vorher genannten Böses tun. Und im Epheserbrief wird das ein bisschen deutlicher, finde ich zumindest, und ich möchte uns ein paar Worte daraus lesen. Da schreibt Paulus an Christen, also Leute, die Jesus als Licht der Welt, Licht in ihrem Leben erkannt haben. Und er schreibt, und das könnt ihr auch mal jetzt so richtig so zuhören, als ob Gott es euch zuspricht. In Epheser 5, Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Nun verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, denn was manche im Verborgenen treiben, das ist so abscheulich, dass man es sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört zum Licht. Deshalb heißt es auch, und jetzt kommt ein bisschen komisches Deutsch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gerade die letzten Verse, wie gesagt, klingt so ein bisschen komisch, dieses wach auf, du Schläfer, aber was das heißt, ist, Jesus weiß genau, es gibt Bereiche in unserem Leben, Gewohnheiten und Dinge, ob das jetzt die Partnerfrage ist, die Finanzen, deine Karriere, was auch immer, was du mit deinem Körper machst, ist egal. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die dreckig sind. Und Jesus ruft uns auf, wach auf. Leg auch das vor mich hin, lass auch mich in diese Bereiche leuchten. Und ich werde aufräumen. Ich werde mein Licht leuchten lassen über dir. Leben im Licht heißt also nicht Perfektion, sondern es ist vielmehr ein unperfekter, aber ein hoffender Glaube auf Jesus Christus, den Erlöser. Der, der das Licht ist, der aufräumt. Und gerade dadurch, dass nicht wir es sind, die aufräumen, sondern er, gerade dadurch wird er geehrt. Weil wir sagen können, nicht ich für mein perfektes Leben, sondern Jesus hat mich verändert. Und er verändert mich weiterhin. Und zum Schluss noch eine Randbemerkung. Es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo wir durch sogenannte dunkle Täler schreiten müssen. Wenn großes Leid oder Krankheit, Verderben und Angst irgendwie kommt und es scheint uns zu überwältigen und wir wissen nicht so genau, wie sollen wir diesen Weg aus der Dunkelheit eigentlich finden, dann möchte ich dir auch noch zusprechen und das darfst du, da darfst du dich dran festhalten, wenn du gerade durch ein dunkles Tal gehst. Diesen schönen Vers: Jesus ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg, auch wenn du durch das Dunkel gehst. Daran darfst du festhalten. Lass uns noch beten. Ja, Herr, es ist eigentlich unfassbar, was für ein gnädiger Gott du bist und wie selbstlos du zu uns bist. Wir, die wir aus tiefstem Herzen immer wieder uns abwenden von dir, die wir immer wieder Dreck in unser Herz schaufeln, die wir manchmal Sünden mehr lieben als dich, und doch hast du dich aufgemacht, um die Rettung zu bringen, um die Lösung zu bringen dafür. Und wir möchten dir dafür Danke sagen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du ihm das bewusst machst, du bist das wahre Licht. Es gibt viel in unserem Leben, was uns verspricht, Licht zu sein, was uns verspricht, uns zu erfüllen. Ganz viele verschiedene Dinge. Und am Ende erkennen wir, es ist alles irgendwie doch nicht das Wahre. Du bist das wahre Licht. Lass dein Licht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen.